Schreider war das gerade zu Beginn der zweiten Soundcheck-Stunde mit raren Live-Aufnahmen. Ein Ausschnitt aus Riders zu Recht legendärem Auftritt in der Rockpalastnacht Anfang Oktober 79. Rock'n'Roll heißt die Nummer, ein Song von Lou Reed über die lebensrettende Funktion von Rock'n'Roll. Und den bekam die Heldin des Songs übers Radio mit. Bei Lou Reed war es natürlich eine New York Station, der Detroiter Mitch Ryder machte dann logischerweise in seiner Version eine Detroit Station draus. Rock'n'Roll wurde kurz nach der Rockpalastnacht von Riders Hamburger Plattenfirma in limitierter Auflage als Maxi-Single veröffentlicht. Auf dem Etikett stand damals von dem demnächst erscheinenden Album The Legendary Full Moon Concert. Unverständlicherweise haben die Hamburger dieses Versprechen bis heute nicht eingelöst. Vielleicht ließe sich Lion Records ja durch einen Schwung von Protestbriefen zu einer Veröffentlichung bewegen. Eine gute Nachricht zu Beginn dieses Jahres war für mich aber auf jeden Fall die Ankündigung von einer weiteren Mitch Ryder Tour durch unsere Lande. Zwischen dem 8. und dem 27. Februar kann man Ryder samt exzellenter Band unter anderem in Bielefeld, Hamburg, Dresden, Leipzig, Köln oder Aschaffenburg sehen. Gefühlsechter Rock ohne Verfallsdatum ist an diesen Abenden garantiert. Das gilt übrigens auch für Nils Lofgren, der gerade im Moment durch Deutschland tourt. Tourdaten gibt's nach der nächsten Nummer von ihm. Sleeping right here. calls for the wind. But it's freezing in here. You don't have to change yourself for me. You might wanna change yourself for me. I know I'm a stranger to will. Why don't you share a little? Why don't you share? Come on, it's sun shines again. May it burn out your sin. Why don't you share a little? Why don't you share a little? Why don't you share a little? Come on, share. Von dem Tower Theater Philadelphia 1976, Share a Little, von der CD Back It Up, erschienen letztes Jahr in Luxemburg. Mit zwei der Musiker, die damals mitspielen, ist der gelegentliche Neil Young und Bruce Springsteen Sideman Nils Lofgren im Moment auf Deutschland-Tour. Mit seinem Bruder Tommy an der zweiten Gitarre und Keyboards und mit dem Bassisten Von L. Jones. Am Schlagzeug sitzt bei der aktuellen Deutschland-Tour Andy Newmark, bekannt durch viele Produktionen mit diversen Rockgrößen. Ich konnte vergangenen Mittwoch ein tolles Lofgren-Konzert in Köln miterleben und werde heute Nachmittag nach Hannover fahren, um die Band noch ein zweites Mal zu sehen. Was mich neben den schönen Balladen und ruppigen Riffrockern besonders begeistert hat, war, dass die vier auf der Bühne auch improvisierten, Stücke nach hinten hin auslehnten, mit der Dynamik spielten und so weiter. Wer Lust hat, die Nils Lofgren Band live zu sehen, kann das bei dieser Tour noch an 5 Abenden tun. Wie gesagt, heute Abend am Samstag, den 20. Januar in Hannover im Kapitol, Montag, den 22. in Bremen im Aladdin, am 23. Januar in Kiel im Max. Am Mittwoch, dem 24. spielt Lofgren samt Band im Hamburger Logo und die Tour endet am 25. in Berlin in Huxleys Neue Welt. Und da gerade von Live-Improvisationen die Rede war, jetzt knapp 20 Minuten Gelegenheit, zwei US-amerikanischen Bands beim Improvisieren zuzuhören. Oh. Need a little more. Need a Im Deutschlandfunk aus Köln. Heute Nacht mit seltenen Live-Aufnahmen. Das waren zuerst die Black Crowes mit einer Jam-Session aus einem Konzert in Newport 1992 und danach die Band, die sich in ihrer 30-jährigen Geschichte wie keine andere immer wieder den nicht ganz planbaren Momenten des Musikmachens gewidmet hat, dem Improvisieren. Grateful Dead waren das natürlich. Aus Italien kommt die CD, von der gerade der zweite Teil einer 18-Minuten-Version von Turn On Your Love Light zu hören war. Ain't It Crazy heißt die Platte und sie enthält extra nur Songs, die vom 1973 verstorbenen ersten Dead-Keyboarder Pigpen gesungen wurden. Bei dieser Version von Turn On Your Love Light war natürlich auch noch Janis Joplin zu hören. Das Ganze geschah laut Booklet der CD am 14. Juli 1970 im Euphoria Club im kalifornischen San Rafael. Drei Monate später war Janis Joplin tot. Jimi Hendrix gehörte auch zu den Musikern und Musikerinnen, die liebend gerne improvisierten. Am 17. Januar 1969 trat er mit der Experience, also Mitch Mitchell Drums und Noel Redding Bass, in Frankfurt auf. Und bevor er sich in eine apokalyptische Version von I Don't Live Today stürzt, sagte er dem Publikum noch, dass sich vielleicht auf die Single All Along the Watchtower gefreut hatte. Watchtower haben wir vor einem Jahr aufgenommen. Wenn ihr es gehört habt, freuen wir uns sehr drüber. Aber heute Abend wollen wir improvisieren, was Musikalisches machen. Und dann fügt Hendrix noch hinzu, ich will damit sagen, ich habe den Text vergessen. Yeah, there's something we'd like to tell you about that Watchtower scene. We recorded that, we recorded that a year ago, and if you heard it, we're very glad. But see, tonight we're here jamming on some things. We're trying to do a musical thing, okay? You know, like, that's a single, and we're releasing the single, and thank you very much for thinking about it. But I forgot the words, that's what I'm trying to say. Okay. I wanted to dedicate this next record to the American Indians and the United States Army, poor things, and the Air Force, the Marines, and you people here and us. It's a thing called I Don't Live Today. Maybe tomorrow, I can't say. Jimi Hendrix mit einer kaum hörbaren Experience in der Jahrhunderthalle Frankfurt am 17. Januar 1969. Burning at Frankfurt heißt die CD und das stimmt auffallend. Ein Sprung nicht nur von 25 Jahren zu einem Auftritt von Joni Mitchell am 23. September 1994 in Toronto. Dem CD-Cover nach war das ein TV-Auftritt. Joni Mitchell trat allein auf und nur mit Gitarrenbegleitung hören sich viele der sonst elektrisch instrumentierten Songs noch schöner an als auf ihren regulären Platten. Und Mann oder Frau bekommt auch eine Menge von Joni Mitchells Persönlichkeit mit, da sie zu vielen Songs längere Geschichten erzählt. Auch zu Cherokee Louise, einem Song von ihrem 91er Album Night Ride Home. Als sie 13 Jahre alt war, erzählt Joni Mitchell, hatte sie zwei beste Freundinnen, ein jüdisches und ein indianisches Mädchen. Das indianische Mädchen hieß Mary Wallington. Sie gingen zusammen schwimmen, malten zusammen und so weiter. Marys Eltern waren bei einem Feuer im Indianerreservat ums Leben gekommen und Mary war von einer Familie adoptiert worden. Der Adoptivvater missbrauchte Mary sexuell. Den Leuten war damals beigebracht worden, erinnert sich Joni Mitchell, dass Mary im Grunde nur eine dreckige Indianerin war und so konnte sich ihre Freundin zu keiner Familie flüchten. So wurde dann ein Gewölbe in einer großen Brücke von Saskatoon zu ihrem versteckt und dort spielt der Song Cherokee Louise. Das unschuldige Opfer eines Verbrechens wurde schließlich in eine sogenannte Reform School gesteckt. Und da sie nach der Entlassung bei den sogenannten rechtschaffenen Leuten nach wie vor keiner wollte, geriet sie in sogenannte kriminelle Kreise. Was danach mit Mary passierte, weiß Joni Mitchell nicht. Aber sie widmet diesen Song Mary Wallington, wo immer sie sein möge. Everybody I knew in North Battleford that had a TV set owned their own business and that was rich. So, when I got there, I realized, gee, they were living in a wartime house just like us. Anyway, Mary and I became bests. Our play involved, we were in the swimming club together, we painted together, and we also, like, went to the Grand Trunk Bridge together. That's Saskatoon, my hometown, is like, it's called the City of Bridges. And the Grand Trunk Bridge had a lot of youth bravado rights to it, as did the Broadway Bridge. And this song is set in the Broadway Bridge. At the age of 13, I discovered bigotry. They don't teach you that till you get to be 13. My Jewish girlfriend's parents sent her off to summer camp because I was introducing her to goy boys. And Mary's foster father molested her, and she took refuge in the Broadway Bridge when no one would take her into their home because basically we learned at that point that she was a dirty Indian. Mary, innocent victim of a crime, ended up in a reform school, basically through no fault of her own, and when she came out, the only place for her were the crime families of our town, the Olets and the Trotskys, who were Métis Indians. What happened to her, I don't know. The name Cherokee Louise is poetic license, but Mary, wherever you are, this song is for you. Cherokee Louise is hiding in this tunnel in the Broadway Bridge. We are crawling on our knees. We've got chocolates and cheese. We've got cold cuts from the fridge. Last year, about this time, we used to climb up in the branches just to sway there in some breeze. Now the cops on the street, they want Cherokee Louise. People like to talk, phones are wagging over fences. They're wagging over phones. All their doors are locked. She can't come to our house, but I know where she'll go. To the place where you can stand and press your hands like it was bubble bathing. Dust piled high as me down under the street. My friend poor Cherokee Louise. Since we turned 13, it's like a minefield. Walking to the door, Going out, you get the third degree. Coming in, you get the Third World War. Tuesday after school, we put our pennies on the rails as the train rolled by. We were jumping round like fools. Go and look, no heads, no tails. Go and look, my lucky prize. She runs home to her foster dad. He opens up his zipper and yanks her to her knees. Oh, please be here, please, my friend, Cherokee Louise. Cherokee Louise is hiding in this tunnel in the Broadway bridge. We are falling on our knees. We've got Archie and silver screen. We got cold cuts from the fridge. She's in a place where you can stand and press your hands like it was bubble bath. Dust piled high as me. Down under the street, my friend, oh, Cherokee Louise, Cherokee Louise, Cherokee Louise, Cherokee Louise, Cherokee Louise. Cherokee Louise. Joni Mitchell live 1994 in Toronto von ihrer CD Just Eyes, die in Italien erschienen ist. Damit sind zwei Soundcheck-Stunden mit raren Aufnahmen fast zu Ende. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Schluss gibt's noch einmal ein Lied, das ich vor ein paar Wochen schon mal an dieser Stelle gespielt habe. Katie Lang mit dem Roy Orbison Song Crying. I could smile for a while. Then I saw you last night. You held my hand so tight. When you stopped to say hello, you wished me well. You couldn't tell I've been crying. Said so long, left me standing all alone, alone and crying, crying, crying, crying. It's hard to that I was over.